Ja, grüß dich, Al. Hallo, grüß dich. Wir beneiden dich alle natürlich. Ja, genau, beneidet mich. Das ist meine Frau, das sind meine Kinder und ich verkaufe Damenschuhe. Genau. Wen interessiert? Die Situation ist grausam. Was geht denn hier ab? Überraschung! Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt die Werbung. Welcome to the Club on Tour. Prague Magic, die mobile Diskothek. Mit Hitradio Ohr einfach näher dran. Am 9. November im Loft Now. Feier eine heiße Party mit DJ Eric Boy. Charts, House, Black, 90er und die besten Hits aller Zeiten. Prague Magic, die mobile Diskothek. Am Freitag, den 9. November, 22 Uhr im Loft Now, Tullerstraße 13. Der Tag erwacht und du stehst auf. Die Sonne strahlt, du bist gut drauf. Dann fängst du zu träumen an und freust dich auf dein Bad von Pfeife und Mai. Der Traum von einem perfekten Bad fängt schon bei der Planung an. Deshalb erfahren Sie in der Ausstellung von Pfeiffer und Mai in Offenburg alles über Bäder, Fliesen und Lichtdesign. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. Ba-da-ba-ba-ba. Mahlzeit. Mahlzeit. Hunger? Ja. Big Mac? Ja. Kohle? Nö. McDeal? Ja. Wie satt ist das denn? Jetzt das McDeal-Menü mit Big Mac und mittleren Beilagen für unglaublich günstige 4,99. Unverbindliche Preisempfehlung. Nur für kurze Zeit bei McDonald's. Erlebe jeden ersten Sonntag im Monat die faszinierende Badausstellung von Pfeiffer und Mai von 13 bis 17 Uhr im Industriegebiet in Offenburg-Elgersweier. Von Pfeiffer und Mai. Aus Liebe zum Bad. So, jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing. Die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sag ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Da sperrst du das auf, deine Waschel. Wie schnell vergeht eigentlich ein Tag? Ein Tag dauert 100 Sekunden. Alles, was die Region bewegt, als Video auf mittelbadische-presse.tv. Jeden Tag neu, jeden Tag aktuell, jeden Tag ab 18 Uhr. Kostenlos im Netz, die Ortenau in 100 Sekunden und viele weitere Videos. mittelbadische-presse.tv. Eine alte chinesische Weisheit besagt, das Dunkle haftet am Licht und vollendet so dessen Helligkeit. Licht ist nicht gleich Licht. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, Räume so zu beleuchten, dass sie sich darin wohlfühlen. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Bringen Sie neues Licht in Ihr Leben und lassen Sie sich von den unbegrenzten Möglichkeiten verzaubern. Lighthouse, das Lichtstudio in Lahr. Mehr Infos unter eswerdelicht.com. Nix los im Kinzigtal? Die Hitradio Ohr Partynacht kommt nach Haslach, Hausach und Wolfach. 17 Partys in 17 Locations, diesen Samstag ab 21 Uhr. Die Hitradio Ohr Partynacht Kinzigtal. Rock, Funk, Blues, House, Rockabilly. Livebands und DJs die ganze Nacht. Kostenloser Bus-Shuttle und Programm auf hitradioohr.de. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder rund im Codex. Heute ist nämlich Single Party nach Schwemmer. Ladies, 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Und da bekommt jeder, wenn er will, ein Armbändchen, der Leuchtarmbändchen. Und die zeigen den Single-Status, oder nicht? Grün heißt Single für alles offen. Rosa, willkommen du Ponte Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Im großen Club DJ Rockhound und DJ Tarzan. Im kleinen Club DJ Danny Malle mit Rock Pop 90er, 80er Deutsch. Genau. Codex Club in Aachen. In Aachen. In Aachen. Morgen Samstag, Brooklyn Bounce, aka DJ Bonebreaker. DJ Loveless auch. Morgen Samstag, House Electro Urban. Und im Smoke Tower 100% Black. Und nach meiner Sendung, kurz danach wieder live direkt aus dem Club im Codex. Club in Aachen. Connection complete. Ladies and gentlemen, are you ready for the first sensation DJ 2011 makes some noise? Seid ihr bereit? Alles klar? Ganz richtig, los geht's. DJ Russo! Freitag, Hit Radio. Do you want it? Do you really want it? Zum Plattenpenner bin ich außer Rand und Band und ich tanze ein Dutzend Männer ohne Mühe an die Wand. Touch and swing und boogie woogie tanz ich ohne Unterlass, schon schreit der ganze Saal. Get to know ya, I'm in the mood, girl. Let's dance a little closer. Ja, die singt ja, ich bin morgens immer brüde. Ja, wer nicht? Hallo Nachtschwimmer, 19.24 Uhr. Mami, erzähl mir noch eine gute Nachtgeschichte. Es war einmal ein alter Schweinehund. Nein, nicht schon wieder von Charlie. Your girl Carly Rae Jepsen, and you're in the mix right now with Dylan Vassy. That's my DJ. Let's go. Woke up on the right side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good time. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. If you're down to get down tonight, cause it's always a good time. Cause it's always a good time. Cause it's always a good time. Ja, das ist der Power 1 Wochenende. Willkommen nach Schwärmer. Radio DJ. Better roll, get ball. Ein affengeiles Programm. Hi. Showtime. Deine Eltern sind auf einem Tennisturnier. Du musst machst eine Party, wie nett von dir. Impulsive Menschen kennen keine Grenzen. Schmeiß die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Tanzen. Yippie, yippie, yeah, Krawall und Remi, Demi. Yippie, yippie, yeah, Krawall und Remi, Demi. Ein bisschen Gold und Silber, ein bisschen Glitzer, Glitzer. Habt ihr nichts zu fressen hier? Ich will Pizza. Deine Mutter hat gesagt, trag nicht so viel Dreck rein. Auf dem Foto in der Küche sieht sie aus wie Katja Epstein. Wir tanzen auf den Tischen, die Stimmung ist beschissen. Ich will nackt sein, im Pool kann man. Ja, das ist der Wahnsinn, ne? Das habe ich ja so ein Mashup und das Hintergrund, die Hintergrundmusik ist aus den 50ern. Patricia. Wer kennt die noch? Ich kenne sie. Ich mache einen Aufruf mit der Hausbar und dann dreh ich lauter. Die doofe Witze-Ecke. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi Demi. Yippie, yippie, yeah, yippie, yeah. Krawall und Remi Demi. So, ähnliches Gespräch. Sieh zu ihm heute nicht, Schatz. Ich habe so schreckliche Kopfschmerzen. Strahlt er, oh, das trifft sich aber gut. Rate mal, wen ich mit Aspirin eingepudert habe. Ja, servus, grüezi und hallo. Gauge and vanilla with the nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting ill because of

Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen. Weißer Spargel, der 500 Gramm Bund für nur 1,99 Euro. Und Rinder-Roast-Beef, 100 Gramm für nur 1,39 Euro. Netto-Marken-Discount, einfach eine Klasse besser. Jetzt passt mal auf. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Elektropop, House, die hat uns von den Plattentellern dieser Welt. Ja, da haust du doch einen Stopseln aus. Da sage ich dir nichts mehr. Gell, da schaust du mal selber hin zum Maximum Clubbing. Immer freitags ab 23 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Da sperrst du es auf, deine Waschel. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Meine Stimme hat Gewicht. Für uns deutsche Marktforscher hat jede einzelne Meinung Gewicht. Auch Ihre. Sollten wir Sie fragen, welche Medien Sie zum Beispiel gerne nutzen? Dann machen Sie mit. Mit Ihren Antworten helfen Sie dabei, Radio, TV, Zeitungen und Zeitschriften oder auch Internetangebote noch besser zu machen. Selbstverständlich anonym, datengeschützt und ohne Verkaufsgespräche. Danke fürs Mitmachen. Ihre deutschen Marktforscher. Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Hallo, das ist eine Nachricht an den Asia-Imbiss-Drachentöter, bei dem ständig besetzt ist. Meine Kumpels und ich haben vorhin die Feuerschluckerplatte bestellt, die ihr Name mehr als verdient hat. Malte hat sofort das Aquarium ausgetrunken. Tim hängt mit der Zunge am Gefrierfach und Thorsten hat beim Rübsen die Gardinen angezündet. Hauke liegt auf dem Boden und ruft nach Mama. Ich kann dank 6 Litern Milch und 2 Regeln Butter endlich widersprechen. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wo bleiben die Glückskekse? Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Eine der landesweit erfolgreichsten Partyserien. Publikumsmagnet und Mütter aller Ü-Partys hat Grund zu feiern. Die Original Baden Media Ü30-Fete wird 10 Jahre jung. Und Hitradio Ohr feiert mit. Gleich 2 Geburtstagsfeten am 9. und 10. November in der Festhalle Aachen-Fortenbach. Ab jeweils 20 Uhr doppelter Partyspaß mit Ornella De Santis, Live-Musik, Tuchakrobatik-Show und natürlich den größten Hits von Fox bis Rock mit Hitradio Ohr-DJ Frank Dickerhof. Viel Spaß wünschen die Ulmer Brauerei Bauhöfer und das Autohaus Fraskoja Kappelrodeck. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Abend geht's wieder rund im Codex nach Schwemmer. Das geht voll rein. Heute ist nämlich Single Party. Und da haben wir wieder was für die Ladies. Die Ladies erhalten 10 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Armbänder gibt's, die den Single-Status den anderen zeigen. Grün heißt Single für alles offen. Rosa, willkommen du Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Rosa Club, DJ Rocker und DJ Tarzan. Kleiner Club, Danny Malle, DJ Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Yeah. Dann, okay. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag. DJ Loveless, das habe ich vorher übersehen. DJ Loveless B-Day Night. Aha, er hat Geburtstag. DJ Loveless Birthday Night. Und als Star Gast DJ Brooklyn Bounce, aka DJ Bonebreaker. Im großen Clubhaus Electro Urban. Loveless Bonebreaker Rockhound. Und im Smoke Tower die, 100% Black. Genau. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche, am 9. November, als Vorschau jetzt hier, gefällt mir, wir sagen danke für über 6000 gefällt mir bei Facebook-Klicks. Alle Fans auf Facebook bekommen am nächsten Freitag 20 Euro Freiverzehr. Bis 24 Uhr. Ey! Ja, super! Codex Club in Aachen. Connection complete. Einschalten und abheben. Es wird heiß, brandheiß. Schnallt euch an für die extra Portion Spannung und Power. Auf geht's! aufgepasst. Die Uhr tickt. Willkommen im Team. Nie den roten Knopf drücken. DJ, let's go. Spitzenmäßig, ja. Ja, da 19.53 Uhr. Hallo, Nachtschwärmer. Oh, mein Freund und Damenschuhverkäufer, regt mich wieder auf hier. Ach, El Bandi ist wieder da. Ja, leider. Komm, er kündigt mich mal an, Al. Komm, mach was. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Du spinnst doch, ja. Komm, kündig die Sendung jetzt richtig an, sonst kriegst du Ärger. Ich kann nicht verstehen, wieso ihr diese Sendung einschaltet. Also der fliegt bald raus, ha? Im Namen aller Bandis auf der ganzen Welt, ja, erkläre ich diese Party als für das Volk geöffnet. Genau, Al. Jeden Freitag Action pur. Ohne Netz und doppelten Boden. Klick. Ein durchgeknallter Radiomoderator und ein gefährlicher Irrer. Ich heiße Bandi. Bang. Freitag. Pussy good. Be alone tonight. zwar lauter Schuhverkäufer, habe ich meine Mails ganz übersehen. Stefan Mayer aus Bad Petersal schreibt: Hi, Charlie, grüße Tanja Schaub aus Schutterwald und wünsche dir eine schnelle Genesung. Danke, schönes Wochenende. Ja, Stefan. Göttlich, ha? My Candies und Lady Gaga. Nur bergab. Aha. Weltklasse, ja? Trio und Supermax aus den 80er mit Kurt Hauenstein. 20 Uhr und eine Minute. Hier geht's ins Wochenende. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist halt wieder im Radio. Oh, Charlie. Charlie 2000. Von außen die beklappt nach jedem Ton. Und ich sage hallo nach Schwimmer. Tanz des Terrors. Yesler Radio. Maxi. Check this out. Das hört man auch nicht alle Tage nach Schwemme. Eh? Kiss mit Calvin Rattain. Wir haben Freitag, hier geht's ins Wochenende. Genau. Oh, und ich bin ja froh, dass ich keine Nachrichten in der Sendung habe. Sonst hätte ich noch weniger Zeit. Eh? Nein, nicht die Nachrichten. Schuhnachrichten. Ach, er auch. Schuhnachrichten ist das offizielle Mitteilungsblatt der gesamten Schuhbranche. Ach was. Ja. Und das Tittenmagazin. Das brauchst du ja, ganz klar. Hier ist Ihr Radiopsychiater. Oh nein. Shit, jetzt ist hier aber die Kacke am Dampfen. Ich glaube, es hackt. Hey! Jigsaw! Jigsaw, in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. I love it. Love game, intuition, play the cards of spades to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart. Spitzenmäßig, ja? Ja, macht schon mal, ihr habt schon gemerkt, ihr hört keine Songs, die ihr sonst tagsüber überall hören könnt. Alles nur Spezialitäten. Mashups und Remixe. Ja, 20:09 Uhr. Hey, du da, wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! This is Vincent Price inviting you to The Thriller. Das ist auch wieder eine Spezialität. Blondie und Ray Parker. Who you gonna call? Ghostbusters! It's something weird and it don't look good. Who you gonna call?

FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. 28 Sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Mouah. Wie schnell vergeht eigentlich ein Tag? Ein Tag dauert 100 Sekunden. Alles, was die Region bewegt, als Video auf mittelbadische-presse.tv. Jeden Tag neu, jeden Tag aktuell, jeden Tag ab 18 Uhr. Kostenlos im Netz, die Ortenau in 100 Sekunden und viele weitere Videos. mittelbadische-presse.tv. Netto-Marken-Discount präsentiert die Samstagskracher. Nur morgen mit Rocher 200 Gramm oder Raffaello 230 Gramm für jeweils nur 1,95 Euro. Netto-Marken-Discount, einfach eine Klasse besser. So, dein Zimmer. Aber hier unten ist es kalt und dunkel. Aber es ist doch nur für eine Nacht. Wir haben einen besseren Platz. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Direkt in der City. Parkplätze und WLAN kostenlos. Baladin Superior Hotel Palmengarten Offenburg. Okenstraße 15 bis 17. www.baladins-hotels.com. Fragen Sie auch nach unseren Firmentarifen. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Connection complete. Heute Abend im Codex. Bam, bam. Heute ist nämlich Freitag, Single Party. Für alle Ladies bis 24 Uhr, 10 Euro frei Verzehr. Ladies, nur Ladies. Ja, leider. Ja, die Frauen kommen immer mehr, bekommen immer mehr Vorteile. Aber ich will mich da nicht drauf auslassen. Armbänder gibt's, die signalisieren euren Single-Status, oder nicht? Grün heißt Single, für alles offen. Rosa, willkommen, du Ponderosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Dann gibt's noch Briefe, einen Poststand. Da könnt ihr Briefe schreiben für ganz schüchterne und hoffnungslose Fälle, ja. Und dann können die Ladies antworten. Das ist ja super. Im großen Club DJ Rockhound, DJ Tarzan, im Black Forest, das ist der kleine Club, Danny Mully, der Name sagt, Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch und Partymusik. Codex Club in Aachen. Wow. Codex-Club.de, wenn ihr nachschauen wollt. Morgen Samstag, DJ Lawless, Birthday Night. Und als Stargast-DJ Brockling Browns, aka DJ Boonebreaker. Brooklyn Bounce, ihr kennt die doch, oder? Das hoffe ich doch sehr. Dann eine Woche später, heute in einer Woche, gefällt mir heißt die Party, ist die Überschrift. Kodex sagt danke für 6000 gefällt mir Facebook-Klicks. Und alle Fans auf Facebook bekommen am nächsten Freitag bis 24 Uhr 20 Euro Freiverzehr. Ja, wie finde ich das? Codex. Ja, super. Connection complete. Wow! Das ist ja wirklich total abgefahren. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schonfrist ist abgelaufen. Jeden Freitag der Action-Freitag. We'll be right back. Was meint ihr, göttlich, ha? Göttlich, Visage und Lady Gaga. Ja, 20.25 Uhr, kurz vor halb acht. Until you wake up Saturday afternoon. It's Friday! Let's go to the beach, eat, let's cook it away. Bang, bang, what they gonna say? Have a drink, drink, found a Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, let's go get it down. The sound, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good tip. I'ma blow all of my money and don't give two shit. I'm on the floor, I love to dance. Side of the bed. What's up with this Prince song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Left in all my clothes like I didn't care. Hopped into a cab, take me anywhere. I'm in if you're down to get down tonight. 'Cause it's always a good time. Das haben wir auch hier. Good time. Um 8:30 willkommen, Nachtschwärmer. Ah, was haben wir jetzt hier? Ja. Die doofe Witze-Ecke. Als Opa mal wieder auf die Oma will, meint diese, pass aber auf, ich hab's im Kreuz. Darauf der Opa, gut, dass du mir das sagst. Ich hätte noch an der alten Stelle gesucht. Ja. DJ Radio, the hardest beats with the hardest DJs. We're self-important nihilists. I am the god of hellfire. Einen haben wir noch in der Doppelwitz-Ecke. Ich schau mal, welchen Kind ich euch jetzt aufs Auge drücken nach Tremor. Ja, zwei Männer unterhalten sich über ihren bevorstehenden Mallorca-Urlaub. Na, wie viele Kondome nimmst du denn mit? Fragt einer. Ja, 20. Was? Und du? 17. Blöde Zahl, wieso das denn? Ja, mehr habe ich nicht drauf bekommen. Es reicht, Dankeschön. Ja, mein Post. Pete kommt da, das A-Team. Und Gigi D'Agostino. Noch nie war Angst so schön. Sag mal, wenn hier irgendjemand jetzt den Stecker zieht. Namenlos komisch. To TV Radio. Radio. Das wird ein heißer Herbst. Sag ich doch. Into Sound. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new values. Pump up the volume, pump up the volume. Make you bite eight, run the jokes on the lightweight, monopolize G's, Brooklyn, home of thieves, baby burners get squeezed, move up, move in, apartment 22M, 44s for the Dulan, trips put into it, shady broads off tour, sue in, who hate us, little Kevin, double down on 11 out in Vegas, playing Biggie, more money, more jiggy, dig me, the most stones, the more itsy, top 10, smoking pain in the range with my nigga Shaquem, Rose Fed, keep a Wall Street, broken nose red, all of us, we the dust, if you ain't eating, it's us, like we might fold, silver niggas frontin' like it's white gold. Dying, holding, iron ain't the right goal. Where you from? Brooklyn, baby. Brooklyn, baby. I'll cap your time. Call me John if you want, lady. We be moving on up. Ride, ride. We be moving on up. Ride, ride. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Everybody wanna be a superstar, baby. I ain't get the dough to act like I'm better than you. I just got things to do. Ooh la la, wee wee, freak freak. You say you want trendy, you say you want chic and honey dips. Rubbing on your money clip, hanging at your place, boardwalk and park place. Acting all new, look at you, higher living. Meanwhile, your style's played out like racism. Me, I'm fresh out of love, it's quite tragic. When all they wanna do is inspect my gadget and change a Superman to Clark Kent, all for the sake of fake amusement. She said, what do you consider fun? If you can get it, consider your lady moving on up. Ride, ride. Ja, ich bin wieder heiße Diskussionen hier verwickelt mit meinem Freund und größtem Damenschuhverkäufer aller Zeiten, Al Bundy. Und das mache ich hier alles nur mit, weil ich heiß auf seine Tochter bin, die Kelly, die blonde Kelly. Ja, Kelly, stimmt das? Mein Vater, Al Bundy, der hat sogar 4 Touchdowns in einem einzigen Spiel geworfen. Was erhält ihn heute noch am Leben? Ja, weiß ich, Kelly. 4 Touchdowns. 4 Touchdowns, wissen wir, Kelly. Aber ihr seid halt mal die Bundys, da kann man machen, was man will. Tja, das Motto der Familie Bundy heißt, sie sehen uns, sie beleidigen uns, sie kriegen einen Arschtritt. Ja! Heute Abend, Bundy-Stimmen. Aus Bundy-Gedanken, los geht's mal ab.

Unvergessliche Gefühl, makelloser Frische, Zahnprophylaxe bei den neuen Zahnärzten in Lahr. www.dieneuenzahnärzte.de. So, jetzt wissen Sie es. So, und hier ist unsere neue Küche. Wow, die sieht ja toll aus. Man könnte fast meinen, es ist eine Küche von Sastalla. Es ist eine Küche von Sastalla. Tja, Küchen von Sastalla sehen nicht nur gut aus, sie überraschen immer wieder aufs Neue. Sastalla in Appenweier und die Küche passt. Sie wollen frische, regionale Wurst- und Fleischprodukte aus eigener Herstellung? Dann gehen Sie zu Ihrem 5-Sterne-Metzger Martin Meyer in Sasbachwalden. Qualität und Vielfalt seit über 100 Jahren. Und als einer der ersten Metzger in Baden-Württemberg mit dem 5-Sterne-Emblem ausgezeichnet. Mehr über uns im Internet. www.3xm-metzgerei.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder rund im Codex und gestern übrigens auch. Heute ist Single Party. Die Single Party schlechthin. Singles ohne Ende. Und zwar Ladies erhalten bis 24 Uhr 10 Euro Freiverzehr. Das ist schon mal gut. Dann gibt's Armbänder. Die signalisieren deinen Single-Status oder nicht. Grün, Single und für alles offen. In Klammer, quatsch mich an. Rosa, willkommen, du Punto Rosa. Blau, ich will nur Spaß. Rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Ja, DJ Rockhound im großen Blum und DJ Tarzan. Im Blind Blue Black Forest, da ist nämlich der Dani Malle. Der DJ Rockhop 90er, 80er Deutsch. Morgen Samstag, DJ Loveless Birthday Night. Brooklyn Bounce, der Star-DJ, der da ist, Brooklyn Bounce, aka DJ Boonebreaker. Ich glaube, das ist sogar der Erfinder von Brooklyn Bounce. Auf jeden Fall ist er schon ewig dabei. Ja, das ist morgen Samstag, DJ Boonebreaker, DJ Loveless, DJ Rockhound. Und im zweiten Club Black Nonstop. Codex Club in Aachen. Wow. Heute in einer Woche, das muss ich jetzt schon ankündigen. Codex sagt Dankeschön für 6.000 gefällt mir Klicks bei Facebook. Alle Fans, ja, ich teste ein neues Mikrofon nach Schwimmer und deswegen habe ich da ein bisschen Probleme im Regler. Alle Fans auf Facebook bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr, also heute in einer Woche. Nicht vergessen. Ja, was sagt ihr dazu? So. Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Zeig mir deine Stärke. Versuchen Sie nicht, an Ihrem Radio herumzustellen. It's time. Wir haben die Hits. Haltet euch fest. Also ab. Action bitte. Listen. It's just love. Hey! bla bla bla, unglaubliche Schmerzen, Kopf explodiert, weiß ich schon, ach vergiss es. Level 42 und Tom Petty. 20.56 Uhr, kurz vor 21 Uhr. Hallo Nachtschwärmer. Wie geht's? Alles klar? Ich hoffe doch. Bei mir nicht. Jetzt ist nämlich Piggy gekommen, die Frau von meinem Freund Al. Oh, Al, was Niedliches ist gerade passiert. Hier kommt die Sardelle, die keiner haben möchte. Ja. Al, das ist deine Frau. Ein Verlierer, ein geborener Verlierer. Ja, Peggy, so ist es halt, ne? Aber ihr vertragt euch doch sonst, oder? Ich hasse dich, Al. Schwör es. Abnormal, ne? Die explosive Minute. 21 Uhr am Freitagabend. Macht Spaß? Ja, Sir! Na, hab ich recht? Sir, ja, Sir! Gib's zu! Sir, ja, Sir! My girl, if it end up. I'm tripping up on your booty, shout it, please don't try to move it. I'm trying to be the life for the body, shout it, shout it. Can you feel it? I wanna know, can you feel it? I wanna know, can you feel it? I wanna know, can you feel it? I wanna know. Yeah, me know you a top class. So go and shake that fat ass. Give me the wine not stop fast. Me at the top boss. Come give me that quick cast. The whole night in a top class. He not the tight charge. More touching at the right parts. Make you get right off. See your body from afar, just like an eye talk. My girl, if you end us, cause I got that good love for you. That's how I'm tell you for the first time I see you. Run with the boy, them I just not give you it right. Coming home, so you're sitting well tight. How you know, so me just not fed it. All night long, me with it and said it. I'll be the man that giving it to you all night, girl. Don't bother, hey, give me the fight. Gucci gang on some of this Cali. Sip on some of this platinum. If you want some of daddy, all you gotta do is ask for some. I'm creeping up on your booty. Shout it. Please don't try to move this. Shout it. I'm trying to be the life for the body. Shout it, shout it. Can you feel it? I wanna know. Can you feel it? I wanna make you feel it right quick. I wanna know. Pitty pain, mommy over there off the chain. Ass gorgeous, lips insane. Hips like boom and an ass like bang. One time for them boys on the block, I'm pushing that yin and that yang. You know, that D, that rock, that cane. Yeah, man. Now she moving like she can't stop. She can be from Thailand, the way that she Bangkok. I'm telling you, mommy doing the thing, and she throwing it back like a boomerang. I want a little below her belly ring, like a better ring, bada bing, huh, bada boom. Now then the lights down in the room while I slide in you, like, ooh, can you feel it? Some of this Cali, sip on some of this platinum. If you want some of daddy, all you gotta do is ask for some. I'm creeping up on your booty, shout it. Please don't try to move it, shout it. I'm trying to be the life for the party, shout it, shout it. Can you feel it? I wanna know. Can you feel it? I wanna know. Can you feel it? I wanna know. Can you feel it? I wanna know. Hey. Can you feel it? Can you feel it, baby? This the ball. I need. Ein Lied geht um die Welt. Ein Lied, das euch gefällt. Hit Radio Ruhr. Einfach nur dran. Gibt es eine Zeit zu leben oder eine Zeit zu sterben? Dieser Freitag ist die Härte. Der Action-Freitag. La bas dans la ville qu'on appelle Maison Alfort. Quand je vois une Fatma chelou qui fait vibrer son corps. Elle me dit MC Solar, viens là que je te donne du réconfort. J'ai dit non merci, c'est très gentil, mais je ne mange pas de porc. Elle m'a fait bouge de là. Alexandre, elle me dit Gaudensi, est-ce que tu peux descendre? J'ai pris mon manœuvre.

dieser Mann ist die perfekte Waffe. Und jetzt. So, und jetzt lassen wir mal so richtig die Sau raus. Was meint ihr? Geil, wa? Tyre Cruz und Gully Ray Chapson mit Good Time. Wir haben 21.23 Uhr. Am Freitagabend. Heute machen wir Party. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Machen Sie heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Ich mach heute Party. Machen Sie heute Party. Ich mach heute Party. Machst du heute Party? Alle machen Party. Jetzt ist Schluss mit lustig. Oh. Jetzt reicht's. Oh. Aufhören. Oh. Unerträglich. Oh. Ist ja krass, Mann. Oh, oh Mann, ich bin dabei. Warum du mit dem anderen schliefst? Olé! Hab geglaubt, gehofft. Ja, die doofe Witzige um 21 Uhr 31 live. Wir befinden uns am Hort der grünen Natur, im Kinzigtal natürlich. Haha, ganz klar. Trifft er seinen Freund auf einem Pferd? Wo willst du denn hin? Ja, ins Grüne. Und zwar ins Nachbardorf. einer Freundin einen Heiratsantrag machen. Auf einem Pferd? Ja, du spinnst hier, hat ein Kumpel gesagt. Ja, natürlich. Angenommen, sie lehnt ab. Wenn ich hingehe, wird man sagen, sie hat ihn gehen lassen. Wenn ich hinfahre, wird man sagen, sie hat ihn fahren lassen. Wenn ich hinreite, dann wird das keiner sagen. Sie hat ihn reiten lassen. Ja, genau. Clever. Dankeschön, super. Hey Jungs, hey Jungs, seid ihr bereit? Können wir die Nummer in den Kasten hauen? Kann los gehen. Marco, alles klar? Ja, Flieger, grüß mich die Sonne. Das passt ja jetzt. Bei der Musterung ist ein junger Mann dabei, der sehr schüchtern ist und seine Unterhose nicht ausziehen will. Schließlich platzt dem Stabsarzt der Kragen, der schreit den Rekruten ran. Los jetzt, ziehen Sie die Hose runter, bis in die Knie. Na gut, dann macht das halt der Rekrut. Der Stabsarzt guckt kurz und sagt dann, und jetzt ziehen Sie die Vorhaut zurück. Der Rekrut fragt, ja auch bis zum Knie. Dankeschön. Das reicht mal wieder für den Anfang heute. Hier helfen keine üblichen Mittel, Schwester. Keine Ahnung, was daran so toll sein soll. Himmlische Zeiten für Nachtschwärmer. Auch bis zum Knie. Hallo Nachtschwärmer. Das ist die Sendung für Erwachsene. Zumindest erwachsene Themen. Shut up. wieder wahnsinnig gut, ha? Bei uns und Fergie von Black Eyed Peas. Kurz auf die Mails nach Gemma. Hallo, der Markus. Wer schreibt? Der Moritz. Ralf Moritz. Hallo, der Markus hat am Samstag, also morgen Geburtstag, alles Gute wünschen dir, Ralf, mit Familie. Könnt ihr für ihn Enter Sandman von Metallica spielen? Ja, ich habe aber ein Spezial-Mashup, also ein Remix. Da ist aber Enter Sandman ganz deutlich rauszuhören. Das kriegt er zum Geburtstag. hitradio-ohr.de. Das ist die E-Mail-Adresse, wer was zu schreiben hat. Und wer übrigens auf meine Seite will, bei Facebook, der muss schreiben, Charlie 2000 in Buchstaben. Da bin ich dann. Bei Wer kennt wen bin ich auch. Da heißt dann Charlie 2000, also Charlie in Buchstaben und das Rest in Zahlen. Na, mal wieder alles langweilig. Da gibt's nur eins. Der letzte Schrei. Petra. Also nur dran. You know, some religions think that the egg is the symbol of the soul. Did you know that? No, I didn't know that. So, und jetzt festhalten. Would you like an egg? Pilot washed his hands and sealed his face.

jetzt? Das ist echt voll daneben. Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Ja, da ist auch wieder alles drin, ne? Tagebro, 15 Cent und Madonna. 22.05 Uhr gleich. Ja, der Dario aus der Schweiz hat noch geschrieben. Hallo Charlie, von wo sendet ihr? Von Offenburg. Genau. Genau, und wir sind auf UKW. FM Stereo, FM Stereo. I wanna kiss you, but if I do, then I might miss you, babe.

Dann kommt der Samstagmorgen, DJ Loveless, Birthday Night. Als Stargast von Brooklyn Bounce, DJ Boonebreaker. Da, da, da, da. Ja, genau. Komm schon. Nein, ach so. Your Lederhosen. Nein. Freitag die ganze Nacht. Opern Gangnam Star. Codex Club in Aachen. Connection complete. Na, Himmelbirn beim Holerstand ist er. Ja, mich legst an die Haxen, ich sag's dir gleich, der Herz, den Topsen aus dem Codex Club Aachen. Genau, so ist es. heute in einer Woche heißt die Überschrift Gefällt mir. Und zwar sagt das Codex Danke für 6000 Klicks bei Facebook. Gefällt mir Klicks, ja? Und alle die Fans von Facebook bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Heute in einer Woche. Kreuzt das euch an im Kalender, bitte. Und weil wir schon bei der Vorschau sind, vom 29. November bis 1.12., drei Tage, ist das legendäre Codex, das war auch früher im Charlie so, die Hot Sommer, Hardcore Days. Infos unter codex-club.de. Hardcore Days. Unter anderem DJ Tom Craft, DJ Hildegard und so weiter. Schaut auf die Internetseite codex-club.de, da seht ihr dann mehr. Ihr seid informiert? Dankeschön. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Ist das alles? Natürlich nicht. Das fette Paket. Nur solange der Vorrat reicht. Probably the best music. Come on.

Ecke. Ja, die doofe Witze-Ecke. Frau Huber hat Drillinge bekommen. Der 7-jährige Bruder wird gefragt, wie sie heißen. So wie ich Papi verstanden habe, Himmel, Arsch und Zwirn. Die Lehrerin ermahnte die Schüler, nimmt nicht alles in den Mund. Frisst das mit einem Bleistift im Mund. Darauf antwortet der Peter, meine Schwester hat gestern einen Halogenstrahler in den Mund genommen. Was, einen Halogenstrahler? Ja. Wie kommst du darauf? Fragt die Lehrerin. Ja, Peter, ich hab's genau gehört. Meine Schwester hat zu ihrem Freund gesagt, wenn du den Strahler ausmachst, dann nehme ich ihn in den Mund. Jawohl. Dankeschön, Zugabe. Ruhe. Und ich schließe die Augen voll diesen Fragen. Was ist die Zweifel auf den Schultern zu tragen? Also schließ dich hier auf. Dinge kommen, Dinge gehen. Um an etwas zu glauben. Kopf und Boden, Kopf und Sand. Das ist wert, es zu lieben. Kopf geflogen, Fuß aufgebrannt. Dieses Leben zu lieben. Mann im Spiel, Hass oder Liebe. Ich dachte, der erste Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, alles bleibt mir next. Nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, wer ist jetzt, was fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, alles bleibt mir next. Nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, wer ist jetzt, was fett, oh yeah. Ich spring in die Fightings, Whiteys, hüpf in die Nikes. Beides bring dich zurück in die 90s. Ich bin nicht verrückt, doch ein Hypebeast. Like dies, like das, like alles. Kein Beef, kein G, kein Weed, kein Feed, kein G, kein Weed, kein Feed, kein Feed, mein Beat. Yeah. Headbanger, bitte mach die Tracks länger. Doch ich hör, was ich will, außer dass du Trap änderst. Schmeckt lecker, bin kein Chatsetter. Doch meine Tracks gehen um die Welt. Backpacker, yeah. Und deine Freundin heißt Ecker. Will ja nicht meckern, doch sie sitzt auf meinem Sweater. Und sie schluckt nach ihrem Doppelwopper. Noch mal locker bremsen, sonst ist Kühe und ein halbes Dutzend Drecker. Aber so viel heißt wie deine Olle. Ist fair, in Ordnung, wenn man kann sie rollen. Yes, air, yeah. Und meine Chick ist scharf, yes, ass. Ja, genau, sie ist scharf. Ihr Mexikaner, Lieblingsfilm. Sie will mich wiedersehen, doch wir wollen viele mehr. Außer dass wir Streamen nehmen. Auf meinen Snapbacks, Back, ihr Backpacks. Jede Zeit ist fett und connect, will check, check. Ich denk zurück, als das Rapping begann. Damals waren meine Helden Max, Sam und Jan. Ich selber mit den Tracks übers Land bin, egal wo ich komm, schon bekannt. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, man, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Chili von Grauen, der Legend ist dran. Begeht er mit K, begeht er mit Schwang. Begeht er mit Koch, begeht er mit Traum. Begeht er mit Fight, dann never yet Traum. Spielt er die Gitsch für die Atta, die Wackel, die Digga, die Kuba, die Fata, die Wackel, die Besser will Wackel, am Alter. Gangnam Style. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, man bleibt nur next. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, man bleibt nur next. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text. Und kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett, oh yeah. Oh yeah, yippie-air. Sollte alles klappen, bin ich bald Milliardär. Haha, wann willst, ich mein Millionär. Und was ich damit meine, meine Taschen sind leer. Ist okay, Mann, ich brauch kein Cash. Brauch keine Villa mehr und auch kein Band. Brauch keine eigene Band, brauch keine Brand. Alles, was ich von euch will, ist ein oh yeah. Und du sagst, die Beats sind tight. Also steckst du in den Pfeil, schießt hier rein. Nimm dir zwei Minuten Zeit, atme kurz tief ein. Und du merkst, du bist kalt. Mehr von dem Scheiß, also lehn dich zurück. Mach dich gleich da auf. Take rein, aufnehmen, Gänse, Frau. Ja, wenn ich hab, was ein Gangster braucht. Schreib mal so eine Texte auf, schlägst du. Denn meine Zeit ist jetzt. Egal was kommt, Mann, ich bleib relaxed. Ich lehn mich zurück, schreib einen Text. Noch kein Plan, wohin, doch bis jetzt war's fett. Oh yeah, oh yeah. Star. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, alles bleibt relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib 'n Text und kein Plan, wohin, doch jetzt war's fett, oh yeah. Meine Zeit ist jetzt, egal was kommt, ich bleib relaxed. Ich nehm mich zurück, schreib einen Text und kein Plan, wohin, doch. Hit Radio Ohr. Back to their hometown, Surf City. All systems go. So, click. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. We're receiving a transmission on priority channel 3. F zu dem ANTAS. Alles klar, jetzt gibt's mega Stress. Wir wollen gerade gehen, vergesst. Wir wollen nochmal sehen, wie hier wie verlässt. Du sagst, du bist jetzt angewählt. I'm sorry, I don't understand. Auch wenn die letzten Jahre schwierig waren, das haben die denn schon, was wir nicht haben. Versteh schon, du hast dich halt allein gefühlt. Und auch allein ist halt ein leichtes Spiel. Dich einfach wieder mal nur zu berühren, du lässt dich nur verführen, um irgendwas zu spielen. Aber nur wir wissen, was du wirklich brauchst. Klingst du beschissen, kriegen wir dich auch. Und geht's dir besser, waren wir auch dabei. Zeit ist ausgereicht, aber wir brauchten Zeit. Wir mussten weiter noch ein bisschen in die Häuser ziehen. Wir mussten beide eine Beziehung, richtig neue Ideen. Man will zusammen nicht in Spitzen ziehen, das haben wir nicht verdient. Wir haben nur Hits geschrieben. Ich bin weiß ja, dass er dich davon verloren hat. Wir fangen nochmal ganz von vorne an. Und dann ich brauche es, weil die Leute reden. Aber wir sind wir bis heute dry geblieben. Yeah! Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Die Zeit war hart, kam kein Melon. Und immer wieder diese Popstar-Show. Wir rauchen Stash und Weed und Gras. Ich hab mir voll getextet, du hast zugehört. Wir hatten tollen Sex mit allem Zubehör. Ich frage, was ist alt und rostet ihn? Was hält dumm und kostet wenig? Fan and Band, Dürre Boy, Sieg für den Roy, Troy. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben Troy. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren noch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest gute Zeiten, wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Du hattest schlechte Zeiten und wir waren auch dabei. Wir werden dich begleiten, wir bleiben treu. Na, wer hat's erkannt? Fanta 4, fantastischen 4. Wir haben 22.38 Uhr am Freitagabend. To the maximum. Music nonstop. What we're gonna do right here is go back. Nonstop music. Time I come through when I step up in the spot. Make the place sizzle like a summertime cookout. Proud for the best chick, yes, I'm on the lookout. So singing shorty like a belly dancer with it. Smell good, pretty skin, so gangster with it. No tricks, only diamonds under my sleeve. Give me the number, but make sure you hold me. I know you like me.

Sie wollen frische, regionale Wurst- und Fleischprodukte aus eigener Herstellung? Dann gehen Sie zu Ihrem 5-Sterne-Metzger Martin Meyer in Sassbachwalden. Qualität und Vielfalt seit über 100 Jahren. Und als einer der ersten Metzger in Baden-Württemberg mit dem 5-Sterne-Emblem ausgezeichnet. Mehr über uns im Internet. www.3xm-metzgerei.de. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken. Zitat Johann Wolfgang von Goethe. Geben Sie sich deshalb auch nur mit dem Besten zufrieden und erfahren Sie Genuss auf höchstem Niveau mit den prämierten Weinen des Ortenauer Weinkellers. Nutzen Sie unsere Erfahrung und Leidenschaft in Sachen Wein und erleben Sie Qualität für den anspruchsvollen Gaumen. Tauchen Sie ein in eine Welt des Genusses mit den Weinen des Ortenauer Weinkellers in Offenburg und im Netz unter ortenauerweinkeller.de. Weine erhältlich bei Edeka, Edeka Aktiv, Neukauf, Nah und Gut. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Connection complete. Codex Aachen. Ja genau, da geht's nämlich wieder ab im Codex. Heute ist ja Single Party. Ladies bis 24 Uhr. Gut, ihr habt noch eine Stunde, gut eine Stunde Zeit. Ladies, da gibt's 10 Euro Freiverzehr. Da gibt es ja die Armbänder, die signalisieren den Single-Status, oder nicht? Grün, Single für alles offen, rosa, willkommen, du Punde rosa. Blau, ich will nur Spaß, rot, ich bin vergeben oder hab keine Lust. Ja, DJ Rockhorn, DJ Tarzan, im großen Club und im kleinen Club DJ Danny Malle. Rock, Pop, 90er, 80er, Deutsch. Da, ja. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, DJ Loveless B, Birthday Night. Star DJ, Brooklyn Bounce, aka DJ Boone Breaker. Der legt unter anderem auf mit DJ Loveless, solange er noch kann. Er hat ja schließlich Geburtstag. Und DJ Rockhound und Funky D. Absolute Spitze, morgen, Einlass immer 22 Uhr. Codex Club in Aachen. Heute in einer Woche im Codex. Heute in einer Woche. Das Codex sagt danke für 6000 gefällt mir Klicks bei Facebook. Alle Fans von Codex auf Facebook bekommen 20 Euro Freiverzehr bis 24 Uhr. Ja, warten! Sagenhaft, ne? Schlagt zu, Nachtschwärmer. Und dann eine Vorankündigung. 29.11. bis 1.12. Die Hardcore Days. Alle halb Jahr gibt es ja eine Riesenparty im Codex. Im Sommer die Hot Summer Nights und im Herbst die Hardcore Days. Aber das sind kein, der hat mit der Musik nichts zu tun. Die Party nennt man Hardcore. DJ Tom Craft, DJ Hildegard und so weiter. Schaut auf die Seite codex-club.de. Yeah! Radio, was Mann, wie die Zeit vergeht. Nacht schon mal. Jetzt haben wir schon 22.54 Uhr und meine Minuten sind gezählt. Allen ein schönes Wochenende. Bis kommenden Freitag, schon mal. Oh ja, letzte Woche hat er ja bei mir geholfen, im Mischpult war, hat er einen Stromschlag abbekommen. Ja, da freue ich mich jetzt noch drüber. Ich würde ihm so gern mal eins auswischen. Du würdest mir einen auswischen? Nein. Kannst du noch mal rangehen hier? An den Stromkreis, hä? Das würde dir gefallen, ne? Ja. Weißt du, was ich jetzt mache? Schmeiß ich einen deiner Schuhe weg. The whole universe was in a hot dance state, but nearly 14 billion years ago, expansion started later. The earth began to cool, the outer crust began to cool, the end of all the fallen tools, we built a wall. Gonna do with all that junk inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lump. Check it out, I drop these brothers crazy. I do it on the daily. They treat me really nicely. They buy me all these ices, Dolce and Gabbana, Fendi and Madonna, killing baby sharing. All their money got me wearing fly. Girl, but I ain't asking. They say they love my ass and seven jeans to religion. I say no, but they keep giving, so I keep on taking. Ja, das war's mit Charlie 2000. Nachtschwärmer Spezial. Scheiße, ich bin noch nicht mal halb besoffen. Hey DJ! Bass, korrekte Techno-Bass. Bewegt euch, ihr müden Säcke! How low can you go? Ihr müden Säcke! Das war's mit Charlie 2000. Jetzt nach den Nachrichten geht gleich weiter mit Codex live direkt. Komm, verabschiede dich noch. Gute Nacht, mein Freund und Damenschuhverkäufer. Genau, gute Nacht. Gute Nacht. When the night has come and the land is dark, stand by, stand by. Uhr. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Friederike Breyer. Günstig durch Deutschland mit dem Bus. Das ist ab kommendem Jahr möglich, denn der Bundesrat hat den Weg freigemacht für ein Liniennetz für Fernbusse. Zum 1. Januar werden die gesetzlichen Hürden weitgehend aufgehoben. Mehr als 70 Jahre lang durften Busse auf Fernstrecken nicht in Konkurrenz zur Bahn fahren. Zuvor hatte es im Bundesrat noch eine weitere Premiere gegeben. Als erster Grünen-Politiker leitete Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann die Sitzung. Bund und Länder ziehen bei der Umsetzung der Energiewende an einem Strang. Konkrete Lösungen bei Netzausbau und Versorgungssicherheit gab es heute bei einem Spitzengespräch von Kanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten aber nicht. Umweltminister Altmaier pochte darauf, die Kosten beim Ausbau der erneuerbaren Energien gering zu halten. Die Kosten müssen am Ende für die Volkswirtschaft insgesamt und für die einzelnen Bürgerinnen und Bürger und auch Wirtschaftsteilnehmer, Handwerker, Gewerbetreibende, Mittelständler bezahlbar sein. Zurzeit macht vor allem der Stromtransport Probleme. Die Verbraucher müssen mit kräftig steigenden Preisen bei Milchprodukten und Säften rechnen. Der Discount